Die Dialoge des Maurice Joly. Erster Dialog, Seite 8. Machiavel. Lassen wir also alles Gerede und Vergleiche beiseite und halten wir uns dafür an die Ideen. Folgendermaßen entwickle ich mein System und ich zweifle, dass du es erschüttern wirst, denn es setzt sich aus Schlussfolgerungen aufgrund von sittlichen und politischen Tatsachen von ewiger Wahrheit zusammen. Der böse Instinkt ist beim Menschen mächtiger als der gute. Der Mensch neigt mehr zum Bösen als zum Guten. Furcht und Gewalt üben auf ihn mehr Herrschaft aus als Vernunft. Die Menschen trachten alle nach Herrschaft und jeder möchte Unterdrücker sein, wenn er es nur könnte. Alle oder fast alle sind bereit, die Rechte der anderen ihren Interessen zu opfern. Wer hält diese Raubtiere, die man Menschen nennt, im Zaume? Zu Beginn der menschlichen Gesellschaft ist es die rohe und zügellose Gewalt. Später ist es das Gesetz. Das ist wieder die Gewalt, nur in Formen geregelt. Du hast alle Quellen der Geschichte erforscht. Überall tritt die Gewalt noch vor dem Rechte auf. Die politische Freiheit ist nur eine relative Idee. Die Notwendigkeit zu leben ist es, die die Staaten ebenso beherrscht wie den Einzelnen.